Kopf mit dem Bauchnabel voll Fussel. 10 Uhr abends geh ich nach Hause mit der Bauchtasche voll Fuffis. Wer von euch macht hier Business? Bei wem von euch läuft's richtig? Mutombo-Knospen so giftig. Bro, du bist sofort süchtig. Fresskick, so extrem. Jeder Kick schmeckt doppelt so knusprig. Digga, trusted. 187, die Pakete sind doppelt so fruchtig. LX, Obsthändler. Quali so gut, kann den Kurs ändern. Mercedes-Benz, er steht vorm Fenster. Willst du Probleme, komm, Bordcenter. Alle rufen, alle rufen, alle rufen an. Kusch und Super Lemon Ace. Super Lemon, Super Lemon, Super Lemon Ace. Alle rufen, alle rufen, alle rufen nach. Für Candy Kusch und Super Lemon Ace. Super Lemon, Super Lemon, Super Lemon Ace. Ah, nicht mehr lustig. Das Obst ist so reif und so fruchtig. Bekomm ich mit Tasse mit Kuschsticks. In meiner Gegend bekommst du ein Pushkick. Alle Waage wie Tag genau, sieht zu viele Nasenbedarke drauf. Die Party artet jeden Abend aus, ich kann nur noch schlafen, weil ich Hase rauf. Mensch, aber Baba liegt, warte now. Seid auf null und der Schädel glänzt. Komm im SUV von Mercedes-Benz, lass den Hennessy in meiner Kehle brennen. Digga, Kickdown, fick Frau, auch wenn sie erzählen, sie gehen nicht fremd. 187 in der Gegend präsent, die Szene gesprengt, guck, jeder ist Fan. Super Lemon Haze oder Mandarine, mit 300 Gramm mach ich 20 Riesen. Die Hauptsache, ich kann daran was verdienen, ohne sprechen wie ein Pantomime. Maxwell, Umstand, glaub mir, der Name ist Programm. Wir verdienen am Päckchen jetzt Programm, jeder zweite im Viertel ist ein Proband. Alle rufen, alle rufen, alle rufen.